11 e un quarto. Annuncia, per cominciare, i soldi si pagano alle 14:30. Die Reisekosten gibt es 14:30 Uhr. E poi ho il piacere di presentare il professor Neuber, Wolfgang Neuber di Vienna. Professor Neuber è germanista, si dice, credo, professore di letteratura tedesca. Il ha pubblicato 2 libri che sono di interesse letterario e no, concernente il nostro tema, ma però adesso ha pubblicato il grande libro Die fremde Welt im europäischen Horizont zur Topic der deutschen Amerika-Reiseberichte der frühen Neuzeit, pubblicato 91. E poi sta preparando una edizione dei rapporti che originano con la spedizione degli Welser in Venezuela. Il professor Neuber è stato supplente in Marburg e all'Università di Amsterdam e adesso è tornato a Vienna e la prego di cominciare. Vielleicht vorher noch kurz auf Deutsch. Herr Neuber ist Germanist am Institut für Germanistik der Universität Wien. Er hat 2 literaturwissenschaftliche Studien veröffentlicht, die uns hier weniger angehen, vor allem aber jetzt ein großes Buch, Fremde Welt im europäischen Horizont, zur Topic der deutschen Amerika-Reiseberichte der frühen Neuzeit, soeben erschienen, wahrscheinlich noch druckfeucht. Und daneben arbeitet Herr Neuber an einer Edition der Berichte, der deutschsprachigen Berichte über die Aktivitäten der Welser in Venezuela. Sie sehen also, er ist ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet, auf das er uns jetzt führen wird, nämlich die Geschichte des Kolumbus in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Bitte, Herr Neuber. Ja, vielen Dank, Herr Reinhardt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da ich nicht vorhabe, trotz aller Versuchung, den hier aufgestellten Rekord des längsten Referates zu brechen, verzichte ich darauf, mein Buch vorzulesen, sondern gebe es mal rum und lese bloß meinen Vortrag vor, der ist etwas kürzer. Wie wenig auch immer es aus der Sicht der Ureinwohner Amerikas an der europäischen Invasion zu feiern geben mag, deren Beginn sich im kommenden Jahr, wie wir wissen, zum 500. Mal jährt. Aus der Perspektive des europäischen Bewusstseins und Selbstverständnisses erscheint diese Invasion als Entdeckung, deren unmittelbare ökonomische, politische und geistige Nachwirkungen das ganze 16. Jahrhundert durchzogen. Der Eintritt einer neuen Welt, das heißt eines bislang in Europa völlig unbekannten Weltteils, in die Sphäre des europäischen Wissens, ließ Europa plötzlich als alte Welt erscheinen. Neu steht hierbei für einen weißen Fleck auf der Karte der europäischen Identitätsgeschichte, für ein Territorium, das allen Einschreibungen europäischer Tradition gegenüber offen schien, eben weil es diese entbehrte. Das gilt auch schon für Kolumbus, der doch bloß in Indien, das heißt im asiatischen Osten, gelandet war, wie er bis zu seinem Tode glaubte. Was er fand, unterschied sich in relevanten Zügen von der abendländischen geografischen Empirie, auch wenn die Anknüpfung an die Schriftüberlieferung der antiken Kosmographie problemlos gelang. Im Sinne dieser europäischen Bewusstseinsgeschichte stellen die folgenden Ausführungen eine notwendig unvollständige Bestandsaufnahme dessen dar, was im deutschen Sprachgebiet während des ersten folgenden Jahrhunderts von der Entdeckung der neuen Welt im engsten Sinn, das heißt der ersten Fahrt des Kolumbus, erzählerisch überliefert wurde. Obwohl Deutschland politisch an der Entdeckung keinen Anteil hatte, erschienen hier doch bei weitem die meisten Druckwerke darüber, Sie wissen, meine Zählung endet beim Jahr 1550, das hat Herr Reinhardt bereits in seiner Einführung gesagt. Ich bemerke dazu, dass es mir gerade unter diesen Aspekten sinnvoll scheint, nicht immer ein Säkulum völlig auszuzählen, sondern auch mal kleinere Einheiten zu schaffen, um Verschiebungen feststellen zu können. Denn wenn sich der deutsche Anteil gegenüber dem italienischen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts dermaßen deutlich verringert, dann muss das doch Gründe haben, die ich mal mit dem Ende der Personalunion zwischen Spanien und dem Deutschen Reich bezeichnen würde oder auch mit dem Ende des Welserlehens etwa. Während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wenigstens war, was die Drucke betrifft, nirgends das Interesse an Amerika so groß wie in Deutschland. Wenn man dafür Gründe aufspüren möchte, so kann man einen wissenschaftshistorischen Befund ins Treffen führen, etwa die führende Position der zeitgenössischen deutschen Erdkunde. Beheim, Ringmann, Waldseemüller, Regiomontanus, der Birkheimer Kreis in Nürnberg, die Tübinger Geographenschule und anderes. Man könnte mentalitäts- und sozialgeschichtliche Verhältnisse ins Treffen führen, die Reformation und ihren Umkreis. Man könnte aber, und das liegt mir als Germanisten am nächsten, philologische Analysen beibringen, die zweifach geführt werden könnten. Zum Ersten böte sich die Möglichkeit, eine umfassende literarische Wirkungsgeschichte der Entdeckung Amerikas zu schreiben, was bis heute aussteht. Zum Zweiten könnte man die argumentativen Schwerpunkte der engsten und ersten Entdeckungsvorgänge und Ergebnisse in ihrer narrativen Tradierung ins Auge fassen, um herauszufinden, was über Jahrhunderte hinweg ihre spezifisch interessierende Substanz ausmacht. Und das möchte ich für die ersten 100 Jahre nun versuchen. Zwei Textquellen bilden das philologische Ausgangsmaterial. Die lateinische und die deutsche Drucküberlieferung des Kolumbusbriefs auf deutschem Gebiet und das erste Buch der ersten Dekade von Petrus Martyr de Anghiera, der sowohl den Brief wie auch mündliche Auskünfte seitens des Entdeckers, mit dem er befreundet war, verarbeitet. Der erwähnte Brief wurde von Kolumbus auf der Heimreise seiner ersten Indienfahrt, und zwar am 15. Februar 1493 vor den Kanarischen Inseln verfasst. Er ist an den spanischen Rechnungsrat Luis de Santángel adressiert. Analysiert wird im Folgenden die ältere der beiden Basler Ausgaben des Briefs, die beide 1494 von Johann Bergmann von Olpe gedruckt worden waren, sowie die auf den 30. September 1497 datierte Ausgabe des Straßburgers Bartholomäus Kistler, die auf eine Übersetzung durch einen anonymen Ulmer Gelehrten zurückgeht. Diese stützt sich ihrerseits auf den ältesten lateinischen Druck, den Leandro de Cosco am 29. April 1993 in Rom angefertigt hatte, und auf einen verlorenen spanischen Druck desselben Jahres in katalonischer Sprache. Vielleicht ist eine verlorene Ulmer Druckstufe anzunehmen, deren sich Kistler bediente. Immerhin ist es aber signifikant, dass die deutsche Fassung der einzige überlieferte Druck des Briefs in einer Volkssprache außerhalb Spaniens darstellt. Dies stimmt tendenziell mit dem überproportionalen Interesse der Deutschen an Amerikaner während dieser Zeit überein. Der als Brief gekennzeichnete und in Ich-Form abgefasste Text, Rede ist immer noch von Kolumbus, berichtet von der 33 Tage dauernden Überfahrt in westliche Richtung und benennt insgesamt 6 Inseln, die für die spanische Krone reklamiert wurden. Die großen Flüsse, sicheren Häfen und hohen Berge werden gepriesen, die paradiesische Vegetation, die keine Jahreszeiten zu kennen scheint. Und obwohl nun November ist, ich zitiere Gariebert Philomena, et ali passeres varii ac inumeri. Die Nachtigall, die hier also singt, ist nichts anderes als ein antikisches Versatzstück, verlangt doch das von Kolumbus entworfene paradiesische Ensemble nach dieser ideologischen Vollständigkeit. was immer Kolumbus auch gehört haben mag, es kann keine Nachtigall gewesen sein, die ein Vogel der alten Welt ist. Doch die Inselwelt erscheint ihm wahrhaft als Bild des goldenen Zeitalters. Abundante Fruchtbarkeit überall, reiche Weiden, Wiesen, Honig, reiche Metallvorkommen, aber kein Eisen. Die Einwohner gehen nackt, sind schöne Menschen, furchtsam und kennen kein Eisen und keine Waffen. Die Wiederholung ist durch die Paraphrase des Kolumbus-Textes gegeben. Sie sind freundlich und tauschen so bereitwillig ihr Gold gegen wertloses Zeug der Matrosen, dass Kolumbus schon einschreiten muss, um Übervorteilungen zu verhindern. Er tut dies, er schreitet ein, damit die Indianer für die Spanier eingenommen und gute Christen werden, glauben sie doch, diese seien vom Himmel gestiegen. Und der Himmel ist der Ort, den die Eingeborenen, die keine Idolatrie kennen, für den Sitz aller Macht, Stärke und alles Guten halten. Als Handwerker sind sie geschickt, können sich aber nicht gegen die Überfälle von Anthropophagen wehren, die ihnen überlegen sind. Außer von diesen Menschenfressern hört Kolumbus noch von einer Insel mit geschwänzten Menschen, einer Insel der Haarlosen und einer Amazoneninsel. Monster hat er aber nirgends getroffen und bevor er nach Hause fährt, um seinem König zu erzählen, wie leicht dort Gold, Gewürze, Baumwolle und Mastix zu gewinnen sein werden, wie leicht man dort die Christenheit wird mehren können. Zuvor also lässt Kolumbus 38 Mann in einem Fort zurück und schließt mit dem Häuptling enge Freundschaft. Soweit in Kürze der inhaltliche Grundbestand des Kolumbusbriefs in der lateinischen Fassung. Die Texte der lateinischen Basler und der deutschen Straßburger Ausgabe sind jedoch an manchen Stellen in signifikanter Weise voneinander unterschieden. Einige Differenzen im datenfaktischen Bereich, etwa über die Größe der Kanus und die Besatzung und ähnliche Besatzungszahl, ähnliche Dinge, interessieren mich an dieser Stelle nicht. Sie sind für meine Argumentation belanglos. Es geht nicht um Fragen der Entdeckungshistoriografie, sondern um Fragen der kulturspezifischen Aneignung und Verwertung des Texts. Der deutsche Text ist vor allem dadurch ausgezeichnet, dass er den Bericht mit Vehemenz in Übereinstimmung zu bringen versucht mit der schriftlichen Überlieferung der antiken Geografie. Wenn Kolumbus im lateinischen Text eingangs nur sagt, in mare indicum perveni, so verdeutlicht das die deutsche Übertragung, indem sie neben Indien auch den Ganges ins Spiel bringt. Ein ganzer kosmografischer Einschub, 13 Zeilen lang und mit einem A wie eine Fußnote gekennzeichnet, beschäftigt sich im deutschen Druck damit, die bloß kurz erwähnte Insel der geschwänzten Menschen, an der Kolumbus vorbeigefahren sein will, präziser zu lokalisieren und gleichzeitig den als Augenzeugenbericht ja stets der Lüge verdächtigen Brief durch die Autorität der Schrifttradition zu beglaubigen. Auch Ptolemäus kenne diese Insel, heißt es da, sie liege im Indischen Meer. Ptolemäus sage zwar nichts von den Inseln, die Kolumbus entdeckt haben will, sie liegen aber vermutlich nicht weit von Taprobana, das ist Ceylon oder bisweilen Sumatra. Denn von diesen Inseln schreiben die antiken Kosmographen genauso, wie Kolumbus es schreibt, dass er es erfahren habe. Das heißt also eine Anbindung des Erfahrungsberichts ganz prononciert an die antiken geografischen Vorbilder und Autoritäten. Nicht nur, dass Kolumbus selbst glaubte, nach Indien gekommen zu sein, der deutsche Druck verstärkt diese integrationistische Tendenz, das Neue mit dem Alten zu identifizieren und das dann nur noch vermeintlich Unbekannte mit dem Bekannten in eins zu setzen. Kolumbus berichtet von wilden Menschenfressern und ihren Beutezügen. Und als er daran anschließend auf eine kriegerische Fraueninsel zu sprechen kommt, deren Lebensprinzipien er auf den Amazonenmythos der Antike bezieht, da fügt der deutsche Text noch hinzu, das sind die, die Ptolemäus Anthropophagen nennt. Die wohnen nahe bei den Geschwänzten, die Fraueninsel wird ebenfalls bei Ptolemäus erwähnt. Eine Passage, die es im lateinischen Text nicht gibt. In welcher Weise diese Erwähnung bei Ptolemäus geschieht, das wird im deutschen Text ebenfalls dargelegt und rekapituliert. Gegen Ende des lateinischen Briefs macht Kolumbus die Bemerkung, dass alles, was ich getan und gesehen und berichtet habe, ist wahr und ist wunderbar und ist nicht unser Verdienst, sondern das des heiligen christlichen Glaubens und der Frömmigkeit und Gottesfurcht unserer Könige. Die deutsche Fassung setzt dagegen: Alles konnte nur entdeckt werden mit Hilfe Gottes, besonders die Wunder meiner Fahrt, von denen doch schon Ptolemäus schreibt, ebenso Strabo und Plinius, doch nun gibt es Augenzeugen und Beweise. Wie hierbei die Prioritäten liegen und was damit gemeint ist, zeigt das Ende der deutschen Übersetzung. Eine abschließende Bemerkung rundet nämlich im Straßburger Druck diesen Komplex ab. Der Übersetzer verweist auf den oben genannten Zusatz A, der Ptolemäus und anderen Geographen und Kosmographen folgt. Und dann sagt er, der das zuerst fand, der schrieb auch schon früher davon, nämlich noch vor Kolumbus. Und dem König von Spanien ist davon Kunde gegeben worden, bevor er Kolumbus ausgesandt hat. Der autoritative Vorlauf gebührt der antiken Schrifttradition, deren herrschaftslegitimatorische Tauglichkeit nun empirisch bestätigt wird. Einmal sagt Kolumbus: Nullum apud eos monstrum reperi, ut plerique existimabant, sed homines magne reverentiae atque benignos. Ich habe also keine Monster gefunden, wie viele glaubten, sondern Menschen von großer Freundlichkeit und Zuvorkommenheit. Ein zweites Mal sagt er, er habe keine Monstra gesehen, auch von keinen gehört, außer von den aggressiven, feindseligen Menschenfressern. Der deutsche Text übersetzt beide Stellen, beide Male Monstra, nicht durch das im Deutschen ja auch mögliche Monstrum, sondern durch, er habe kein kriegerisch noch mördischer Volk gefunden, also keine aggressiven, feindseligen Leute. Oder davon gehört, außer eben von den Anthropophagen. Das Lateinische gibt eine Modifikation des alten Monsterbegriffs hin auf ein menschliches Normalmaß nur in sehr geringem Umfang vor. Es bleibt also im lateinischen Text beim alten Begriff auch Vorstellungskomplex des Monstrums. Die deutsche Übersetzung dagegen reduziert die wunderbare Abnormität der Erdrandvölker auf die Alltäglichkeit der Aggression, ist offensichtlich an der Sensation weniger interessiert als an der geografischen Homogenisierung einer durch den europäischen Menschen benutzbaren Welt. Alteritätserfahrungen sind hierbei gar nicht gewünscht. Dies geht auch aus der Überschrift, dem Titel des deutschen Drucks, hervor, wo dem König höchst selbst die Entdeckung zugeschrieben wird. Ich zitiere: Ein schön hübsch Lesen von etlichen Inseln, die do in kurzen Zeiten gefunden sind durch den König von Hispania. Das heißt, der König von Spanien hat was gefunden. Die katholische Majestät wird zum Agenten der Europäisierung und das heißt zuletzt klarerweise der Christianisierung. Die Bebilderung unterstreicht dies aufs Deutlichste. Der lateinische Druck hat 4 verschiedene ganzseitige Holzschnitte innerhalb des Texts. Sie nehmen Bezug auf das im Brief Berichtete und kondensieren seinen Inhalt visuell. Wir haben dieses eine Beispiel, das Herr König vorgeführt hat, als unmittelbaren Entdeckungsakt gesehen, wo eine ganze umfangliche Textstelle hineingepackt wird. Die Ankunft der Spanier, das Tauschgeschäft, die Ängstlichkeit, die Nacktheit und viele andere Dinge, die sich im konsekutiv zu lesenden Text über mehr als eine Seite verteilen, in ein Bild, in eine Imago zusammengedrängt und kondensiert. Die deutsche Ausgabe dagegen weist 2 identische, praktisch ganzseitige Abdrucke eines Holzschnittes auf, und zwar zu Beginn unter der Überschrift und dann alleine auf der Explizitseite. Dass diese rahmende Platzierung inhaltlich korrekt ist, geht aus dem Sujet der Illustration hervor. Sie zeigt, und so ist das Bild im Kontext zu lesen, Jesus, der dem spanischen König den Christianisierungs- und Kolonisierungsauftrag erteilt. Auch der Umstand, dass dieses Bild kein für den Brief angefertigtes Original ist, sondern aus einem anderen Druck übernommen wurde, verstärkt diese Interpretation. Es stammt aus einem Druckwerk, das zu gleicher Zeit bei Kistler in Arbeit war, nämlich der Pränostikatio zu Deutsch des Johann Lichtenberger, und gehört dort zu der Textstelle: Hie soll's dann der Salvator und reden zum römischen König. Hier steht also der Heiland und spricht mit dem römischen König. Das Bild zeigt also den Erlöser, der dem Kaiser Maximilian und seinem Gefolge gegenübertritt und den Herrscher anspricht, was durch den Disputationsgestus auch visualisiert wird, so wie Jesus dasteht, ist es durch die Handgebärde eine Adresse. Wenn dieses Gegenübertreten und Ansprechen das zentrale Argument des Bildes ausmacht, dann liegt hierin die Vorbedingung für die typologische Übertragbarkeit. Und das ist generell in frühneuzeitlichen Drucken so, wenn es um die Bilder geht. Man soll nicht von Defizienz, von geschwächter Wahrnehmungsfähigkeit oder geringen Ansprüchen des Publikums sprechen. Man soll zur Kenntnis nehmen, dass diese Bilder nicht veristisch zu lesen sind, sondern typologisch und unter diesen typologischen Exegesebedingungen ohne Probleme übertragbar waren, von Kontext zu Kontext. Die erste Fahrt des Kolumbus wird von Anghiera, einem italienischen Humanisten in spanischen Diensten, im Buch 1 der ersten Dekade behandelt. Anghiera, der sich auch mündlich von Kolumbus selbst hatte unterrichten lassen, verfasste den Anfang der ersten Dekade 1493. Buch 1 ist auf den 13. November datiert und endet mit der zweiten Ausfahrt des Genuesers. Der Text ist gegenüber dem Kolumbusbrief stark verändert. Geblieben ist die Schilderung der Überfahrt in 33 Tagen, angereichert um den Hinweis auf seine aufsässige Mannschaft, mit der der Seefahrer konfrontiert war. Geblieben ist ebenso der Bericht von der Gutwilligkeit der Eingeborenen, die die Spanier für Himmelsgesandte halten und ihnen gerne alles Gold eintauschen. Vom allgemeinen Goldreichtum der Region, von der Nachtigall, die im November singt, und von den Süßwasserströmen, den günstigen Häfen und den vielen Naturschätzen. Auch die 38 in einem Fort zurückgelassenen Männer werden erwähnt. Die ursprüngliche Briefgestalt des Berichts wird nun aber sekundär überlagert von der Briefgestalt, die der Anghiera-Text selbst besitzt. Aus der Ich-Erzählung ist eine Darstellung in der dritten Person geworden. Die chronologische Erzählung der Reise überformt Anghiera zu einer systematischen Darstellung des neu gefundenen Archipels. Aus dem Bericht des beteiligten Augenzeugen wird so Historiografie. Anghiera schiebt eine kurze Geschichte der Kanarischen Inseln ein und schreibt ein eigenes Kannibalenkapitel sowie ein Kapitel zur systematischen Darstellung der Landeserzeugnisse und Tiere der Insel Española. Im abschließenden Heimreisekapitel finden auch Bemerkungen zur eingeborenen Sprache mit einigen Beispielen Platz. Anghiera betont zum Ruhm seines Freundes die Abenteuerlichkeit des Unternehmens. Neben der versuchten Meuterei berichtet er von Seenot und Schiffbruch. Schon die Einleitung gibt diese Argumentation vor. Ruhm, sagt Anghiera, gebührt den Entdeckern und ihren Förderern. Das heißt also im vorliegenden Kontext Kolumbus und dem spanischen König. Warum, wird ebenfalls geklärt. Ziel der Fahrt war die Verbreitung des christlichen Glaubens und die Gewinnung von Reichtümern. Damit ist das argumentative Ziel der gesamten Darstellung bei Anghiera vorgegeben. Der Exotismus- oder Alteritätsaspekt gerät solcherart deutlich in den Hintergrund. Die Nacktheit der Indianer und ihre Unkenntnis von Eisen dienen hier nicht mehr als Dokumente eines goldenen Zeitalters, sondern treten ganz in die Sphäre christlicher Milde, also Barmherzigkeit. So wird etwa berichtet, dass die gefangene nackte Indianerin von den Spaniern gespeist, gekleidet und dann wieder entlassen wird. Das heißt nicht entlassen, sondern zurückgeschickt zu ihrem Volk, wie es dort natürlich heißt. Sowie in die Sphäre von technischer Fertigkeit. Die Eingeborenen arbeiten mit Steinwerkzeugen, hält Anghiera fest, statt mit eisernen, sind aber ungeheuer geschickt und effizient damit. Nicht mehr die Waffenlosigkeit regiert das Argument kein Eisen, sondern der dennoch erreichte kulturelle Standard der Indianer. Das ausführliche Kannibalenkapitel widerspricht dieser Interpretation im Sinne von Alteritätsabbau nur scheinbar. Im Unterschied zu den prachtvollen Eingeborenen, die Kolumbus gesehen hat, sind die gräulichen Menschenfresser ihm ja nicht persönlich zu Angesicht gekommen. Von ihnen hat er bloß über seine indianischen Kontaktleute erfahren, die umso sympathischer erscheinen, als sie offenbar des spanischen Schutzes bedürfen. Gegen die Anthropophagen können sie sich nämlich nicht wehren, so oft sie auch überfallen werden. Und in der Tat sind ihre Feinde böse Leute. Sie fangen Knaben, kastrieren und mästen sie wie Hühner oder Schweine. Manche Körperteile älterer gefangener Männer werden gepökelt und aufbewahrt, wie wir es mit Schweineschinken tun. Das war ein Zitat. Frauen werden nicht gegessen, sondern versklavt, wenn sie alt sind oder wenn sie jung sind, gebraucht wie, Zitat, Hennen, Mutterschafe, Rinder und andere Nutztiere zur Zucht. Auch hier gibt es nichts Fremdes im Horizont der Kulturtechnik. Die bildspendenden Vergleiche binden das Fremde ins Eigene. Befremdlich und abscheulich ist bloß die Kombinatorik, die Unordnung sozusagen, die ein ungewohntes Objekt dieser Kulturtechnik vorführt, nämlich den Menschen selbst, der die Stelle des vertrauten Tierobjektes einnimmt und vertritt. Dass das spanische Königspaar hofft, die vielen, Zitat, unverdorbenen Menschen, die Kolumbus gesehen hat, leicht christianisieren zu können, wird explizit festgehalten. Dass sie ihre ganze militärische Macht einsetzen werden, um sie vor den bislang noch unsichtbaren menschenfressenden Barbaren zu schützen, das impliziert der Text. Der Verwertungsstandpunkt als Haltung der Entdeckung tritt hier deutlicher zutage noch als im Brief des Kolumbus, ist aber vielleicht durch das Gespräch mit dem nunmehrigen Admiral verstärkt worden und nicht allein das Produkt der humanistischen Historiographie. Jedenfalls macht Angeras Text Furore. Noch bevor sie vom Autor selbst in der endgültigen Fassung 1511 freigegeben wird, erscheint die erste Dekade 1504 in Venedig und 1507 in Vicenza. Besonders dieser Druck ist im Hinblick auf die Überlieferungsgeschichte von Bedeutung. Es handelt sich um ein umfangreiches Werk, in dessen Kontext auch Kolumbus via Anghiera Eingang findet, die Paesi Novamente Retrovati et Novo Mondo da Alberico Vespuzio Florentino intitulato, des Antonio Fracanzano da Mantalbodo. Der Nürnberger Jobst Ruchhammer, ein Arzt wie viele Kosmographen und Freund Willibald Pirkheimers, fertigt von diesem Buch nur ein Jahr später eine deutsche Übersetzung an, die den Titel trägt »Neue unbekannte Lande und eine neue Welte in kurz vergangener Zeit erfunden«. Wiederum gibt es hier bei Ruchhammer signifikante Modifikationen, die nicht allein auf die Übertragung von einer Sprache in die andere zurückzuführen, sondern einer bewussten kulturpolitischen Aneignung zuzuschreiben sind. Die Nennung einiger Nutzpflanzen fehlt bei Ruchhammer ebenso wie sämtliche Abenteuerpassagen, was Meuterei oder Unwetter betrifft. An ihre Stelle tritt eine physiognomische Beschreibung des Genuesers und eine nicht minder narrativ-literarische Argumentationsformel. Der Hinweis nämlich, Kolumbus habe, nachdem er lange Jahre dem König gedient hatte, ihn um die Ausrüstung der Reise gebeten. Die Entdeckung erscheint solcherart im Gewand einer Abenteuerfahrt als ritterliche Verrichtung im Kontext der Heldenepik des Mittelalters. Dennoch ist die ideelle Orientierung Ruchhammers ganz neuzeitlich. Der Titel segmentiert die irdische Sphäre, so lese ich den Titel wenigstens, in einerseits neue unbekannte Lande sowie andererseits eine neue Welt in kurz vergangener Zeit erfunden. Er unterscheidet also Entdeckungen im Horizont der kosmografischen Schrifttradition einerseits und Entdeckungen, die außerhalb dieser Tradition stehen, zum anderen. Diese Deutung ist, wie ich meine, nicht über mit dem überlieferten Wissen der Schrifttradition über den Wissenszuwachs durch eigenen neuen Augenschein. Als historische Erklärung für diese im Theoretischen höchst fortschrittliche Haltung kommt zum Beispiel in Frage das vorreformatorische Nürnberg und sein Interesse an potenziellen Gegenwelten in Betracht zu ziehen. Das heißt zu erwägen, ob Ruchhammer nicht einen Vorlauf zu Thomas Morus Utopia darstellt. Die neue Welt fasst er in der Vorrede seiner Übertragung nämlich in die Kategorien der wunderbaren und schönen Inseln, voll der wunderlichen Tiere, der köstlichen Gewächse und Gewürze, der edlen Steine, des Golds und der Perlen. Und voll der nackten Leute, die all diese Reichtümer für gering hielten, Zitat, welche bei uns hochgeacht werden. Und das ist eines der zentralen Argumente in der Utopie des Thomas Morus, der ja ebenfalls an den Vespucci-Komplex seine Rahmenfiktion anbindet. Gegenüber Anghiera ist also der Alteritätsaspekt zentral geworden, ist das Verwertungsinteresse verschwunden. Was freilich angesichts der politischen Geografie auch nicht weiter überrascht. Kolumbus, so resümiert Ruchhammer, hat erkannt, Zitat, dass an den Orten eine neue, unerhörte Welt wäre. Eine, ich wiederhole, unerhörte Welt, eine Welt, von der man noch nichts gehört hatte, noch nichts wusste. Dies ist ein signifikanter Bruch mit der bisherigen Tradition, die die Entdeckung kosmografisch zu integrieren gesucht hatte. Daher fehlt bei Ruchhammer auch die noch bei Anghiera anzutreffende Bemühung, die Entdeckung an die Schrifttradition der antiken Kosmografie anzugliedern. Wo Anghiera auf Plinius, Aristoteles und Seneca verwiesen hatte, da fehlen bei Ruchhammer die entsprechenden Hinweise zur Gänze. Die Reformation spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Geschichte der frühneuzeitlichen Kosmografie, die auch als literarische Gattung auf Reiseberichte im Allgemeinen und auf den Kolumbusbrief im Besonderen nicht verzichten konnte. Die protestantische Theologie im Gefolge Melanchthons und seines neu definierten Aristotelismus entwarf das Bild eines sich immer noch tätig manifestierenden, lenkenden Gottes, der die Eröffnung einer neuen Welt als zweite Offenbarung vor dem Menschen erkennen ließ. Dies ist zu bedenken, wenn man Johann Huttigs Novus Orbis Regionum ac Insularum Veteribus Incognitarum aus dem Jahr 1532 betrachtet, zu dem Simon Grynaeus ein Vorwort schrieb. Grynaeus war ein früher Reformator, ein Freund von Luther, Melanchthon, Calvin und Sebastian Münster, dem Kosmographen. Huttig war Kanonikus am Straßburger Münster. Wie der Titel des Werks zeigt, wird die argumentative Linie Ruchhammers bruchlos weitergeführt. Auch die Kapitelgliederung des Nürnbergers, die gegenüber Anghiera leicht verschoben ist, übernimmt Huttig in identischer Weise. Änderungen gegenüber Ruchhammer resultieren vor allem aus der Differenz zwischen der Volkssprache und dem Horizont des gelehrten Lateins. So werden etwa anstelle der Haustiervergleiche gegenüber den Anthropophagen Tiger und Löwen herangezogen, wodurch Wildheit und Blutrünstigkeit stärker hervortreten. Die im Medium des Lateinischen nicht abzulegende Gelehrtheitsdemonstration, die immanenten Gründen der begrifflichen Wissensorganisation entspringt, zieht dann einen punktuellen Rekurs auf Anghiera nach sich, wenn Huttig erneut die Nähe der neuen Welt zu Indien betont und sich auf Aristoteles und Seneca beruft. Das ließ sich wohl im lateinischen Medium nicht anders durchführen. Die faktische Neuheit der neuen Welt wird dabei jedoch nicht preisgegeben. Huttig sagt, Kolumbus videbatur novum comparisse mundum. Und auch die mythologische Distanzierung muss aufgegeben werden, wenn Alterität empirisch beweisbar sein soll. Anders als im Kolumbusbrief spricht Huttig nicht von Philomena, sondern ohne den poetisch-mythologischen Assoziationsrahmen sachlich von Luscinia. Michael Herr, Straßburger Stadtphysikus, also wieder ein Arzt, schließt mit seiner 1534 gedruckten Übersetzung des Novus Orbis ideell und wörtlich an Huttig an. Der Titel, die neue Welt der Landschaften und Inseln, so bis hierher allen Altweltbeschreibern unbekannt. Der Bericht ist, im Medium der Volkssprache, dennoch deckungsgleich mit Huttig bis hin zu den Tigern und Löwen, mit denen die Kannibalen verglichen werden. Abweichungen von dieser Konstellation finden sich in zeitlicher Nähe zu Huttig und Herr. Sie lassen sich problemlos als konfessionell begründet erweisen. Der konfessionslose Mystiker Sebastian Frank, der zunächst der Reformation nahestand und später mit Täuferkreisen sympathisierte, schrieb in seiner Chronika aus dem Jahr 1535 die Entdeckung der neuen Welt Vespucci 1497 zu, also nicht Kolumbus. Entsprechend stark reduziert wird der Bericht über die erste Fahrt des Kolumbus dargeboten, wobei Frank zwar Ruchhammer folgt, aber nur das rein narrative Gerüst beibehält, sodass alle systematischen Teile, Sprache, Pflanzen etc. sowie die Gliederung des Texts durch Kapitelüberschriften entfallen. Diese Perspektive kostet sogar die Kannibalen ihre literarische Existenz. Über sie sagt Frank nur ein paar Worte im Zusammenhang mit der zweiten Reise des Kolumbus, als dieser die Menschenfresser ja auch erstmals selbst gesehen haben wollte. Ich übergehe die frühen Auflagen von Sebastian Münsters Kosmographia, die zwischen 1544 und 1628 auf Deutsch 21 Mal erschien, insgesamt denke ich 46 Mal bis Mitte des 17. Jahrhunderts in 6 Sprachen. Ich übergehe dieses Werk, um das eine eigene Abhandlung verlangte, um die kurze Chronik, so der Titel des Kölner Kartäusers Lorenz Surius aus dem Jahr 1568 anzuschließen. Die Katholiken hatten sich geweigert, der protestantischen Sicht einer zweiten Offenbarung durch die Entdeckungsgeschichte zuzustimmen. Der Verzicht der Lutheraner auf jede Form der Missionierung erklärt sich aus Luthers Meinung, die Apostel seien überall schon gewesen und die Heiden wären in Wahrheit Abgefallene. Auch dem schlossen sich die Katholischen nicht an. Papst Leo X. Hatte 1513 festgehalten, dass die Indianer von Christus noch nichts gehört hätten. Nicht den Europäern, so folgt daraus, wurde eine neue Offenbarung zuteil. Es sei vielmehr umgekehrt, dass nämlich die Bibel nun erst den Heiden in der neuen Welt geoffenbart werden müsse. Surius stellt diesem Ansatz folgend die gesamte Entdeckungsgeschichte der neuen Welt in den Kontext der Mission. So hätten es die katholischen Herrscher durch die europäische Expansion ermöglicht, dass sich, Zitat, viel unzählige abgöttische Menschen zu Christo bekehret und den katholischen wahren Glauben angenommen haben. Surius versteht dies, die Katholisierung der neuen Welt, als Ersatz für die reformatorische Ketzerei in Europa. Ohne weitere Aufenthalte ist dann von der ersten Reise des Kolumbus die Rede, der als Werkzeug dieser Mission erscheint. Surius folgt, wenig überraschend, Angera, dem katholischen Urtext sozusagen. Innerhalb einer historiografischen Tradition, wenn man nicht vom katholischen Urtext Kolumbus selbst ausgehen möchte. Wie Frank aber durchaus anderen Gründen kondensiert auch er aufs Stärkste, sodass nur ein Absatz über die Entdeckung der zwei Hauptinseln Johanna und Hispana übrig bleibt. Surius erwähnt hier den Akt der Namensgebung, der Aneignung also. Im Zusammenhang mit Johanna die Größe, die dichten Wälder, die Nachtigall im November, die Süßwasservorkommen und die Häfen. Im Zusammenhang mit Hispana die wegen der Kannibalen ausführlich furchtsamen und nackten Einwohner marginal. Das heißt, Kannibalen interessieren mehr als furchtsame Menschen. Von Haarlosen oder Geschwänzten, von Reichtümern an Naturalien, von Gold, vom latenten goldenen Zeitalter oder der Absenz von Eisen fällt bei Surius kein Wort. Surius kann es im Horizont der katholischen Missionsinteressen weder um die potenzielle Utopie einer neuen Welt gehen, noch um antike Mythen oder exotische Alterität. Sein dürrer Text ist das Resultat eines Pragmatismus, der nur die Ausbreitung des Heils unter den Heiden sucht. Immerhin hatte erst vor kurzem die katholische Kirche den Indianern sogar ihr Menschsein bestätigt, 1537, was ihnen einen hervorragenden Status als Missionsobjekte verlieh. In jeder Hinsicht völlig konträr verhält sich Nikolaus Hönigers Angera Übersetzung unter Anführungszeichen aus dem Jahr 1582. von strikt lutherischer Warte aus durchargumentiert, schließt dieser Text viel weniger unmittelbar an den spanischen Historiographen an, als dies in der wissenschaftlichen Literatur gemeinhin behauptet wird. Der Text ist hier nämlich erzählerisch breit ausgefaltet und aus narrationslogischen Gründen mit zahllosen Details angereichert, die der Evidentia, der Veranschaulichung zu emotionalisierenden Zwecken dienen. Die Darstellung der drohenden Meuterei, die normalerweise nur als Faktum als solches auf den Begriff gebracht wird, liest sich bei Hoeniger etwa so. Als nach 30 Tagen Fahrt noch kein Land in Sicht kam, Zitat, fingen die Kriegsleute und seine Mitgesellen alle öffentlich an und drohten ihm mit vielen Schmachworten und nannten ihn überlaut einen genuesischen Landstreicher, Betrüger und Verführer. Denn er wüsste gar nicht, wo er hinführe und wo er anlanden wollte, und würden sie durch seine Leitung und Führung in eine augenscheinliche und öffentliche Verderbung geführt und dem Tod in den Rachen gestoßen. Kolumbus kann sie kurzfristig beruhigen, doch nach einiger Zeit beginnen sie erneut zu murren und so fort. Das also eine episch breit erzählerisch ausgewalzte Darstellung des Faktums und potenzielle Meuterei. Allein die Überfahrt nimmt bei Hoeniger eine ganze Folioseite ein, wo Angeres Text mit rund einem Viertel davon sein Auslangen fand. Der Matrose, der vom Mast aus zuerst das ersehnte Land sieht, erhofft sich vom König bei der Heimkehr reiche Belohnung. Als ihm diese aber nicht zuteil wird, ich zitiere nochmals Hoeniger, ist er dermaßen erzürnt und erbittert worden, dass er vor großem Zorn und Neid davon in Afrika geflohen, den christlichen Glauben verlassen und den teuflischen, mahometischen oder türkischen angenommen und bekennet. Auch in Details, in anschaulichen Details, führt Hoeniger also vor, was die Katholischen für Leute sind. Und überdies berichtet die unmittelbar anschließende Überschrift des nächsten Kapitels, dass die Spanier auch Kolumbus selbst, Zitat, nachmals mit Hass und Neid haben angefochten und dass den Indianern der freundliche Empfang der Spanier übel vergolten wurde. Zitat, unter dem Schein der Freundschaft wurden die einfältigen Indianer an Gold und anderen gezierten und Kleinodern, also Preziosen, beraubt. Die Habgier der katholischen Eroberer kontrastiert mit einem gegenweltlichen Status der Indianer, die, Zitat, das Gold und die Edelgestein gar für nichts achteten. Ganz im ideologischen Gegensatz zu Angera ergänzt Hoeniger ausführlich, dass die Eingeborenen von ihren eigenen Göttern prophetisch vor den Spaniern gewarnt worden waren. Sie würden ihnen unsägliches Leid und Sklaverei bringen, was ja zur Gänze eingetreten sei, wie der Erzähler bestätigt. Trotz dieses Wissens hätten die naiven Indianer den Spaniern alles wie die Affen nachgemacht. Das wird nicht zuletzt von den katholischen Riten gesagt, wodurch Hoeniger klarstellt, warum es den Indianern einfallen konnte, ein Ave Maria zu beten. Neben dem ideologischen Substrat der konfessionellen Polemik hat der Text zumal eine Aufgabe. Argumentatives Ziel der Geschichtserzählung, und eine Erzählung ist es in der Tat, man vergleiche etwa narratologische Einschübe wie etwa, wie wir dann bald hören werden. Also argumentatives Ziel dieser Geschichtserzählung sind vor allem der Mut und das Gottesvertrauen des epischen Helden. Zitat, auf diese Weise hat Christophorus Kolumbus durch seine Eigenmannheit und Klugheit mit Hilfe Gottes und seiner Gnaden zum ersten dies Neuindien erfunden und geoffenbart. Nicht von ungefähr ist hier von Offenbarung die Rede. Ganz im lutheranischen Konzept der Gnadentheologie und des Lenkergottes wird die Historie als Exempelerzählung dem Publikum in geschichtsphilosophischer Absicht präsentiert. Zur identifikatorischen Einübung in das Gottesvertrauen stattet Hoeniger den Text reich mit evidenziellen, affekterregenden Mitteln aus. Nicht allein, dass der Gegenstand der neuen Welt aus dem Mittelpunkt der Argumentation gerückt ist. Er war durch eine nunmehr fast 100-jährige breit dokumentierte Überlieferungsgeschichte längst ein bekanntes, ja fast vertrautes literarisches Sujet. Es ist darüber hinaus das konfessionell begründete Modell der Exempelerzählung, das den stoischen Helden mit affizierendem Ziel vor Augen stellt, und zwar evidenziell vor Augen stellt. Sowohl von der Warte der Stoizismusrezeption aus, man vergleiche etwa Hönigers Zeitgenossen Justus Lipsius, sowohl von der Warte der Stoizismusrezeption des Barock als auch von der ideologisch-philosophischen Warte der Erzählstrategien des 17. Jahrhunderts aus, ist Hönigers Textdokument bemerkenswert. Man wird künftig die dezidiert nicht fiktionalen epischen Genera in einer Geschichte des Romans des 17. Jahrhunderts berücksichtigen müssen. Der strikten Narrationslogik nach muss Hönigers Text auf alle systematischen Partien verzichten, sodass Angeras Darstellungen der Kannibalen, der Pflanzen- und der Tierwelt sowie der eingeborenen Sprache völlig entfallen. Zwei Faktoren bestimmen den Wegfall auch der im November singenden Nachtigall. Zum einen die narrative Evidentia, die das Historische zugunsten des aktionistischen Details verdrängt. Zum anderen die anthropozentrische Orientierung des Texts, der seine Argumentation nicht auf regionale Attribute abstellt, sondern gänzlich auf menschliches Handeln. Hönigers Erzählmodell des exemplarischen Helden wirkt fort und wird in Konrad Löws 1598 in Köln gedrucktem Meer- oder Seehahnen, also Meer- oder Seeheldenbuch, erneuert. Das ganze Werk ist der neuzeitlichen Seefahrt gewidmet und nach einzelnen Seehelden und ihren Fahrten gegliedert. Kolumbus macht den Anfang, was die bewusstseinsgeschichtliche Zäsur der Entdeckung Amerikas erneut unterstreicht. Das an eine Biografie geknüpfte Abenteuer erfordert eine zunehmende narrative Einbettung und evidenzielle Ausschmückung. Aus diesem Grund reproduziert Löw die bereits von der älteren Historiografie als unwahr zurückgewiesene Geschichte von dem unbekannten alten Seefahrer, der vor seinem Tod im Haus des Kolumbus diesem die exakte Westroute nach Indien mitteilte. Also diese Mythifizierung, die taucht hier nochmal ganz gezielt auf. Abgesehen von dem solcher Art mystifizierten Ursprung des Wissens um den westlichen Seeweg nach Indien, ist auch der Rest des Texts auf Spannung und biografische Individuation aus. Obwohl Kolumbus als eine Art Self-Made-Man dasteht, konzidiert ihm Löw die Integration in die europäische kosmografische Tradition. Sie studiert Kolumbus aber erst, als er von seinem geheimnisumwitterten Gast die Route erfährt. Kolumbus ist nämlich, Zitat, nicht sonderlich gelehrt, aber gutes Verstands gewesen. Zudem niederer Abkunft, Zitat, ein schlecht, also schlicht einfach Gesell und Schiffknecht. Doch nun ist er von seiner Idee besessen und verbringt viele Jahre damit, irgendwelchen großen Herrschaften sein Vorhaben schmackhaft zu machen. Der spanische König ist erst interessiert, als er die Mohammedaner aus Spanien vertrieben hat. Zwei der drei Folioseiten der Löwschen Erzählung werden benötigt, um an den Punkt zu kommen, wo Kolumbus endlich absegeln darf. Eine Meuterei erwähnt Löw nicht, dafür hat Kolumbus schon auf der Fahrt mit anderen Schrecken zu kämpfen, um deren Anschaulichkeit willen auch die präzisen Zeitmarken geopfert werden, etwa die 33-tägige Überfahrt, die als solche nicht mehr auftaucht. Zitat, und nachdem er viel Tag gesellt, also gesegelt, begegnet ihm so viel Gras, dass es schiene ein Wiese zu sein, dessen er erschrak, aber ohne Ursach, denn es war kein Gefahr dabei. Nach der Ankunft folgt die berühmte Begegnung mit den fliehenden Eingeborenen, von denen die Spanier nur eine nackte Frau fangen, die sie verpflegen, kleiden und so fort. Ab hier schließt sich die Erzählung Angera eng an, verzichtet aber, wie auch Höniger, auf alle systematischen Darlegungen und auf die Nachtigall. Zitat, auf diese Weise seien die Indien von Kolumbus entdeckt. resümiert der Text, der dieses Verdienst also nicht mehr dem spanischen König zuschreibt. Löws Druckort Köln verweist auf ein katholisches Buch. Polemiken gegen die Spanier treten nicht auf, aber ebenso wenig ist von Mission und Verbreitung des Christentums die Rede. Erzähltechnisch ist die historisch-biografische Mustererzählung eines geschichtsmächtigen Individuums festzustellen, in ihrer ökonomiegeschichtlichen Ausrichtung ziemlich unbekümmert um Religiöses, geschweige denn Konfessionelles. Der spanische König hatte dank Kolumbus bloß 16.000 Dukaten einzusetzen, um an große, von Löw unermüdlich erwähnte Reichtümer heranzukommen. Zitat: Hierbei mag man merken und betrachten, dass mit so wenig Bargeld der spanischen Kron so viel ist gebessert, als das Einkommen und Gefäll von India traget und laufet. Ideologisch steht Löws Text den englischen Merchant Adventurers nahe. Dies ist also die zweite Möglichkeit narrativer Abenteuerevidenz. Neben dem selbstbewusst gottvertrauenden menschlichen Handeln im Rahmen konfessioneller Geschichtsphilosophie, das neugierig zielstrebige menschliche Handeln im Kontext der Ökonomie. In allen frühen Texten singt die Nachtigall im November. Ihr unzeitiger Gesang ist für das 16. Jahrhundert zunächst das Leitmotiv einer Alterität, die je nach ideologischem und das heißt für die frühe Neuzeit vor allem konfessionellem Standpunkt wechselnd definiert und mit je unterschiedlichen Handlungszielen versehen wurde. Sobald der handelnde Mensch, der Held als Träger der Geschichte, zum Erzählgegenstand wird und das vertraut werdende geografische Objekt ablöst, hat die Nachtigall verspielt. Die neue Welt mag um 1600 nicht mehr als mentale Bedrohung der europäischen Identität erscheinen. Als poetisches Objekt und als utopisches Versprechen hat sie jedoch ebenfalls ausgedient. Ich danke. Großartig gewesen und in jeder Hinsicht faszinierend. Wir könnten sehr lange darüber diskutieren. Ich darf nur eine Sache berichtigen. Die Nachtigall hat wirklich im November gesungen und singt auch heute noch. Entschuldigen Sie, ich bin Ornithologe, Hobby-Ornithologe und habe 3 Jahre in amerikanischer Gefangenschaft amerikanische Ornithologie betrieben. Es gibt für alle, das ist eine seltsame Parallele, die Naturwissenschaftler können es ebenso wenig erklären, wie wir die Frage, wieso es Menschen in Amerika und hier gibt. Es gibt für alle unsere europäischen Vögel ein amerikanisches Gegenstück, das große Ähnlichkeiten auch hat. Also zum Beispiel, das berühmteste Beispiel ist der Robin, das Rotkehlchen. Der American Robin ist eine Lerchenart, Drosselart mit roter Brust und der bekam dann den Namen American Robin. Es gibt einen, ich will darauf nicht näher eingehen, es gibt schwarz, weiß und rote, den Red-Headed Woodpecker, der dieselben Formen hat, die unser Specht hat. Es gibt die Meadowlark, die ist ein State Bird von Kansas zum Beispiel. Das ist eine Drossel entsprechende, also heißt aber Wiesenlerche und so weiter. Und da die Amerikaner ja dann die Büffel und die alle umgebracht haben, sind die Vögel, the Birds of America, sind ein besonderes Objekt der Liebe und Sympathie. Es gibt also in jedem amerikanischen Staat eine Audubon Society nach einem französischen Vogelmaler der Biedermeierzeit, und jeder Staat hat einen State Bird. Und als letztes noch gesagt, die Abigail Adams, die Frau des zweiten Präsidenten der Vereinigten Staaten, schreibt an ihren Mann: Have you noticed that even the birds in the New World sing far louder and finer than in the old country? Das ist also heute noch ein Grund auch der besonderen Verehrung für die Birds of America. Entschuldigung. Ja. Kolumbus hatte recht, und dieses Zitat hat Alfred Casey am Schluss seines Buches, das über die Native Grounds, über den neuen amerikanischen Nationalismus eigentlich ist, setzt dieses Zitat von der Abigail Adams an den Schluss. Vielen Dank. Ich würde jetzt mein Vorsitzendes Privileg missbrauchen und auch eine Frage stellen, und dann käme Herr Müller an die Reihe. Ich hätte eine ganz simple philologische Frage, die an sich nicht mal so viel mit unserem Thema zu tun hat, und das ist der spanische König, der König von Hispanien. Ich weiß nicht, wie es in der lateinischen Vorlage heißt, ich weiß nicht, wie es in den italienischen Texten heißt, aber erstens gibt es kein Spanien, realhistorisch. Zweitens gibt es keinen König, sondern Könige. Und drittens ist zuständig eigentlich die Königin Isabella, die meines Wissens ja auch an der Sache beteiligt war, auch wenn Ferdinand das Kleingeld besorgt haben soll. Also mit anderen Worten, was steckt hinter dieser Formel, die in der Übersetzung offensichtlich auftaucht? Steckt dahinter eine Verfremdung der Tatsache, dass eine Frau auf dem Thron sitzt, die in Mitteleuropa nicht üblich war? Oder was steckt da dahinter? Ich meine, das hat nicht unmittelbar was mit der neuen Welt zu tun, aber es hat mit dem Text zu tun. Infolgedessen erlaube ich mir, diese Frage zu stellen. Im lateinischen Text taucht weder ein König von Spanien noch sonst wer in einer Überschrift auf. In der Überschrift taucht hingegen der König von Spanien im deutschen Text auf. Ich glaube in der Tat, dass das damit zu tun hat, dass man sich im Deutschen Reich einfach eine Herrscherin nicht vorstellen konnte oder wollte. Und dass es vermutlich auch für den deutschen Leser nicht von besonderem Belang war, ob es dort nun ein sich in die Regentschaft teilendes Herrscherpaar gegeben hat oder nicht. Es gibt einen Exponenten, der an der Spitze des Staates steht, den nennt man König von Spanien, und der ist, bitte? Ja, das sage ich ja gerade nicht. Das ist, denke ich, aus der deutschen Perspektive dieser Zeit wohl nicht besonders relevant, ob es zwei Spanien gibt, zwei Staaten drei Staaten auf der Iberischen Halbinsel. Der König von Spanien ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass man dorthin gefahren ist. Und das ist für die Deutschen viel leichter als eine männliche Figur vorstellbar, als eine weibliche. Also ich habe eine Frage, die jetzt über die konkrete Kolumbus-Rezeption hinausgeht. Es gibt ja das Problem des verbotenen Wissens, also auch eine emblematische Tradition, Icarus, Thales. Werden eigentlich Entdecker auch sozusagen, also bei Sebastian Brandt wird ja auch vom Entdeckernah, glaube ich, geredet, gibt es so eine Rezeptionskonstante der Entdecker, die sozusagen als Menschen die Hybrid oder Superbia betreiben? Das wäre die Frage. Im Zusammenhang mit der Entdeckungsgeschichte ist mir nichts Derartiges untergekommen. Ja, Herr Neuber, wir haben ja schon vielfach miteinander darüber gesprochen, und es ist immer faszinierend, wie auch von der literaturwissenschaftlichen Seite uns Interpretationsmuster gegeben werden. Also das ist etwas, was hier ja deutlich demonstriert wurde. Ich habe zwei Fragen oder Kommentare, Ergänzungen oder Dinge, die vielleicht auch Ihre Analyse noch nicht einen Schritt weiter, sondern vielleicht Dinge sehen. Sie haben in Bezug auf Hüniger demonstriert und beschrieben, wie von der Prophetie bei den Indios die Rede ist. Dieses ist, wie wir eigentlich wissen, nicht absonderlich. Die Frage ist jetzt, das ist etwas, was ich nicht beantworten kann, was ich als Frage stelle, lässt sich nicht doch möglicherweise ahnen, dass über solche Vorstellungen etwas auch nach Deutschland gekommen ist? Denn dies ist ja nicht absonderlich, dass die Prophetie der Indios nun formuliert wird, und zwar von Indios selbst. Wir haben darüber ja Berichte und Chroniken, die wir erst jetzt seit dem 19. oder 20. Jahrhundert kennen, die aber in der Zeit damals geschrieben wurden. Ich habe gestern schon darauf hingewiesen, diese Prophetie der kommenden Europäer ist ja etwas, was in der Verarbeitung der Indios dieses Ereignisses formuliert wird, sowohl bei den Azteken als auch bei den Peruanern. Also das ist sicherlich bemerkenswert, dass hier der Hönicker so etwas schreibt. Die Frage ist, hat er das nur erfunden? Das Zweite wäre, ich weiß es auch nicht, nur ich wollte auf die Parallelen eigentlich hinweisen. Das Zweite ist, wenn Sie von dem Martyr de Angleria gesprochen haben und hier besonders den Verwertungskontext und Verwertungszusammenhang herausgestellt haben, so ist dieses hier eigentlich nicht verwunderlich. Denn dieses gesamte Unternehmen war ja nicht eine Entdeckungsfahrt dann nur des Kolumbus, sondern es war ein ganz deutlich formuliertes Abkommen auf Vertragsbasis, das dazu dienen sollte, in den neuen und noch zu findenden Inseln Reichtümer und Schätze zu finden und dann dieses Ganze in Handel umzusetzen. Sodass also gerade dieser spanische Kontext des Pedro Martir de Angleria, der ja Zugang hatte auch zu den Berichten, eigentlich verständlich ist. Ja, vielen Dank für diese Ergänzungen. Mir ist nicht bekannt, wo Hönicker nun diesen Passus mit der indianischen Prophetie her hat. Das heißt, ich kenne die Überlieferung nicht. Prophetie ist ja nun auch für das europäische 16. Jahrhundert etwas durchaus noch Gegenwärtiges, mit dem keine Alteritätserfahrung im Prinzip verbunden ist. Daher konnte ohne Probleme auch über diese Völker gesagt werden, die wurden ja schon gewarnt und hätten sie bloß auf ihre Prophetie gehört. Das ist ja wohl das argumentative Ziel dieses Passus hier gegen die Spanier. Wie gesagt, wo das herkommt bei Hönicker, ich weiß auch das nicht. Die Quellenlage ist ja, wie Sie selbst wissen, auch nicht so geklärt. Ja. Sie haben auch bei Hönicker den Tasten gegen Kolumbus gerechnet. Das ist doch etwas, was ich dann auch, das ist meine Frage an Hönicker, das würde ich aber dann weiß aus der historischen Entwicklung. Denn Kolumbus ist ja sehr bald nach seiner Entdeckung zu gewiesen worden, auch in der spanischen Kultur tatsächlich der politischen Situation zusammen, mit der Erfordernis hier nicht jemanden zu groß gehalten lassen, mit dem gesamten Bestreben der katholischen Könige ja einen Feuerismus zurückzudrängen. Vielleicht ist es auch in der Erinnerung nicht nur eine Doppelformulierung, sondern etwas, was für mich weiß, denn über das Schicksal des Kolumbus der Späte ist mit der Ruhe ja nicht auch informiert. Ja. Ich habe jetzt Herr Rössig, Herr Treffen, Frau Kiefer, Herr Kollege. Ja, Kollege. Zunächst möchte ich mich also den Gratulationen anschließen, die Ihrem Vortrag zukommen müssen, meines Erachtens. Ich möchte Ihnen auch danken für einen Satz, den Sie in Ihrem Resümee verfasst haben und der mir also das Motto dieser Tagung zu sein scheint. Wir haben ein Territorium vor uns, das allen Einschreibungen europäischer Tradition gegenüber offen schien, weil es diese entbehrte. Ich glaube, dass das also eine ganz wesentliche Aussage ist, die hier im Raum steht und sozusagen als Motto, glaube ich, in diesen ganzen Kongress einzuschreiben wäre. Es ist wirklich ein weißes Blatt, das der Beschreibung harrt. Eine zweite Sache, das Buch ist nicht zu mir vorgedrungen. Ich kenne Ihr Werk, ich werde mir es dann später anschauen, ich werde mich selber annehmen, noch in der Folgezeit. Eine Frage, Sie haben ja hier auch Humanisten aufgeführt, zweifelsohne Herr, Herro ist mir bekannt, Michael Herro, ein Iatro-Mathematiker auch bekanntlich, nicht? Haben die diese Schriftsteller nicht auch versucht, die Tiere, die sie also hier aus Vorberichten wiedergeben, über die sie schreiben und über die sie handeln, zu klassifizieren in irgendeiner Weise, ein systematisches Moment hineinzubringen? Das würde mich also von der Biologiegeschichte her interessieren. Eine zweite Frage, die muss ich aber jetzt an Herrn König stellen. Sie haben gesprochen auch, dass die Indier, sonst auch Sie haben es gesagt, die Vorstellung von kommenden Europäern gehabt hätten. Sind das bitte Europäer expressis verbis oder sind das Weiße? Ja, ja. Das werde ich also morgen in meinem Referat noch einmal aufgreifen. Ich danke für diese Klarstellung. Meine Frage an Sie, sind diese Autoren, Herr und Münster war bekanntlich auch ein Humanist, haben die ein klassifizierendes, systematisches Element in ihre biologischen Darstellungen gebracht? Die Antwort ist kurz nein. Es gibt keine im modernen Sinn systematische Klassifikation der Lebewesen im 16. Jahrhundert. Und was hier auftaucht, Sie kennen die Klassifikationen etwa bei den Pflanzenbüchern oder auch bei Konrad Gessner und ähnlichen frühen Kompendien. Das geht meistens nach Aspekten der Heilwirkung oder bei Analogie in der Physiologus-Tradition und ähnlichen. Also das sind, wie wir vielleicht sagen müssten heute, obwohl es für das damalige Verständnis auch Ihre Frage von vorhin nochmal aufgreifend Wissenschaft war, doch spekulative Kategorien, die aber einen Wahrheitsanspruch eben in einer metaphysischen Hinsicht doch auch transportiert haben. Was hier auftaucht, sind ungeordnete Beobachtungen von Kuriositas, wo Fremdheit immer dann über das Partikel wie an die eigene Empirie angebunden wird. Irgendwie muss ja eine Fremdheit auch angenähert werden können, sonst ist sie ja begrifflich überhaupt nicht fassbar. Und das sind also so riesige Schlangen und Drachenartige, das sind dann wohl Krokodile und ähnliche Dinge, also solche Sachen. Aber nicht systematisch klassifiziert. Ich habe zwei Fragen, Herr Neuber. Das eine, dieser Herrn Höniger, der war mir bisher noch nie vorgestellt worden. Ich möchte etwas mehr von ihm wissen. Sie haben einmal angedeutet, er sei lutherisch gewesen, ja? Mhm. Und er schreibt 1582. Ja. 1581 erscheint die Apologie des Oraniers, von Wilhelm von Oranien. Die gibt ja das Grundmuster für die gesamte antispanische Propaganda, auch mit der Grausamkeit in der neuen Welt, die sie ausgeübt haben. Das ist einer der Gründe, die gegen Spanien gewendet werden. Kann der Höniger das doch her übernommen haben? Wo lebte der? Basel. Basel. Ja, Basel ist, in Basel gibt es ja, ist der lutherisch in Basel gewesen? Basel ist doch nicht lutherisch. Basel ist tolerant, ja. Er lutherisch war, das geht aus manchen anderen Argumentationen innerhalb des Textes hervor. Es war kein Zwinglianer oder Calvinist. Und das andere, wenn ich Sie recht verstanden habe, setzen Sie die Geschichtsauffassung von Surius und Höniger etwas gegeneinander. Würde ich sehr vorsichtig sein, denn Surius, das ist ja ein Kartäusermönch in Köln, der hat ja sehr viel historisch gemacht und gerade immer, er betreibt Geschichte, er schreibt das in anderen Dingen auch, weil die Geschichte durch ihre Exempelhaftigkeit den Menschen bildet und einen nutzt. Das ist nichts Spezielles, das sagt man ja allgemein im Humanismus. Und die Chronik hier, die kurze Chronik, da wird die Exempelhaftigkeit nur deshalb nicht beschrieben, weil das eben eine Chronik ist, ein anderes literarisches Genus. Ja, aber... Aber das Geschichtsbild von dem Herrn Surius ist, soweit ich aus Ihrem Vortrag das von dem Herrn Höniger kennengelernt habe, nicht gerade so mit dem Epischen, mit dem Heldischen. Das ja. Ist, obwohl der Pasurius, der hat ja große Sammlung von Heiligenlegenden geschrieben. Und da ist das ja... Da gebe ich Ihnen völlig recht. Es beginnt natürlich ein bisschen früher diese Tendenz, auch die Entdeckungsgeschichte mit dem exemplarischen Helden zu versehen in theologischer Absicht. Beim Surius passiert das nicht so explizit und nicht so narrativ entfaltet, mit so viel Evidentia, erzählerischer Evidentia angereichert. Ich habe ihn nicht dem Erzählmodell, dem Hönicke, so kontrastiert, sondern wegen des ideologischen Anspruchs, nicht? Also bei Hönicke eindeutig als antikatholische Polemik entfaltet ist, wie das ja häufig auftritt. Wir sprachen auch über Debris und Hulsius und diese Leute, nicht, wo das ständige Modell ist, Expansionsgeschichte zu schreiben, um den Spaniern konfessionsgeschichtlich eins auszuwischen. Aber ja, Sie haben recht, das beginnt hier deutlich als Tendenz, diese Exempelliteratur. Ich wollte noch einen Nachtrag zu Ihrer Frage vorhin, der Frage von Herrn Reinhardt nochmal. Dieses Hispania, würde ich sagen, ist eine geografische Bezeichnung. Man hat außerhalb Spaniens nicht unbedingt zwischen Aragon und Kastilien unterschieden, wenn es nicht unbedingt nötig war. Aber meine Frage, oder was heißt Bemerkung, auch mir hat das sehr gut gefallen, was Sie vorgetragen haben, schließt sich... ganz gut gefallen, was Sie da berichtet hatten und diese Linie, die Sie durchgezogen haben, vor allen Dingen die Angleria-Rezeption. Also irgendwie müsste Sie das Ding anders halten oder lauter reden oder sonst was. Lauter reden. Meine Frage geht dahin, Angleria ist eine Quelle, wie weit ist es denn mit Las Casas bei Herrn Hönicke gekommen? Ich meine, es ist eigentlich die Leyenda Negra, die da wieder hochkommt, und das Datum passt auch sehr schön. Insofern meine ich, sollte man andere Quellen durchaus mit einbeziehen, auch wenn sie nicht expressis verbis nachzuvollziehen sind. Ja, ich gebe Ihnen recht, man könnte sehr viele andere Quellen auch noch mit einbeziehen. Man könnte also auch die Frage nach Oviedo und Acosta, der ja auch dann im deutschen Sprachraum publiziert wurde zu Ende des Jahrhunderts, in lateinischen Ausgaben vorlag, stellen. Man könnte das sehr viel weiter gehen. Man könnte alle möglichen anderen Kosmographen, die ich unter den Tisch fallen habe lassen, befragen, neben dem explizite von mir ausgelassenen Münster wäre Johannes Rau etwa mit der Kosmographie und zu nennen. Also man könnte da sehr viel breiter das ganze Material erheben. Ich kann mir denken, man könnte noch ein Buch drüber schreiben. Wer das möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Ich tue es nicht. Danke. Ich möchte jetzt eine kleine Bemerkung machen und dann eine, wie das so schön heißt, Grundsatzfrage an den Philologen stellen. Zuerst die Bemerkung, Sie haben davon gesprochen, dass der Unterschied in der Missionspraxis mit Luthers eschatologischer Erwartung zusammenhänge. Das stimmt sicherlich für Luther, aber es stimmt natürlich nicht für das Luthertum. Und generell würde ich meinen und möchte das nochmal betonen, dass die Unterschiede im Missionieren zwischen den Konfessionen weniger mit Theologie zu tun haben als mit Institutionen und mit Politik. Nicht? Die Sachsen expandieren eben nicht nach Übersee, das kommt vielleicht jetzt, aber damals war das nicht der Fall, sondern die Spanier und die Portugiesen expandieren. Ergo ist es halt ein katholisches politisches Gemeinwesen, das die Mission trägt. Und zweitens, was man auch nicht übersehen darf, die katholische Kirche hat eben die Orden, das heißt relativ gut organisierte Organisationen, ich wiederhole mich, die Sache in die Hand nehmen und betreiben können, während ein Gemeindepfarrer im lutherischen oder kalvinistischen Sinn zunächst mal andere Aufgaben hat, und einen Missionar freizustellen, ist schon ein gewisser Organisationsaufwand, den man nicht so ohne weiteres zustande bringt. Das braucht dann die Missionsgesellschaft des 18. Jahrhunderts, auch um die Sache ganz schlicht und banal gesagt zu finanzieren, nicht? Also das nur am Rande, eine kleine Bemerkung, die vielleicht ergänzt. Und jetzt aber meine Grundsatzfrage. Der Inhalt Ihres Referats handelte eigentlich von Übersetzungen. Und jetzt frage ich mich, und das ist ein vergleichender Gesichtspunkt, das Italienische steht ja nun dem Lateinischen doch näher. Das wird man sagen dürfen. Ich weiß nicht, wie weit ein italienischer Leser des 16. Jahrhunderts ohne größere Schwierigkeiten imstande war, einen lateinischen Text zu konsumieren. Auf alle Fälle war ein deutscher Leser des 16. Jahrhunderts, wenn er nicht besonders gebildet war, nicht dazu in der Lage. Ergo ist in dem Vermittlungs- und Verarbeitungsprozess im Falle Deutschlands doch von vornherein eine größere Distanz gegeben als in Italien. Ist das richtig? Würden Sie das so sehen und würden die italienischen Kolleginnen und Kollegen das so sehen? Und heißt das, dass dann in dieser Distanz sich gewissermaßen mehr Verfremdung ansiedeln könnte? Heißt das, dass die Italiener enger am Text geblieben sind als die Deutschen? Nicht, das wäre eine vergleichende Frage. Ich weiß nicht, ob Sie die jetzt aus der hohlen Hand beantworten können. Ich habe meine Zweifel, aber vielleicht kann man darüber noch ein bisschen reden, bevor dann Herr Müller zu Wort kommt. Nochmal zu der Problematik der konfessionsgeschichtlichen Grundierung von Geografie. Ich bin kein Geografiehistoriker. Ich habe mich hauptsächlich an die Arbeiten von Herrn Büttner, der ja in zahlreichen Aufsätzen und auch in einem großen Buch über Konfessionsgeschichte und Geografie gearbeitet hat, gestützt. Und Melanchthon ist wohl tatsächlich auf dem Weg zu einer bibelfreien Geografie, die sich in Anschauung der physikalischen Welt neu orientiert und nicht auf Schöpfungsexegese, so wie das die katholischen Geographen weiter betreiben, abarbeitet. Insofern sehe ich da natürlich mal abgesehen von realhistorischen Gegebenheiten, die klarerweise ins Kalkül zu sehen sind, schon innerhalb des deutschen Sprachraums auch einen Unterschied des Interesses und des Zugriffs von Katholiken und Protestanten gegenüber geografischen Phänomenen, die neu sind oder zu integrieren sind oder fremd sind oder disparat sind. Es ging ja eigentlich nur um die Mission, um die Geografie. Ja, ja. Kein Einwand, aber klar. Die zweite Frage kann ich fürs Italienische nicht beantworten, das wage ich nicht, nicht nur hier nicht, sondern auch als Nicht-Italienist prinzipiell nicht. Beim Deutschen ist es sicherlich so, dass sie eine Gelehrtensprache haben, die ich dennoch nicht als wie soll ich sagen, oder umgekehrt gesprochen, das Deutsche würde ich in Deutschland nicht als Muttersprache bezeichnen gegenüber der Gelehrtensprache, sondern als Volkssprache, weil zahlreiche dieser Gelehrten ja mit dem Lateinischen wie mit einer Muttersprache aufgewachsen sind, sodass sie also quasi latinistische Native Speakers waren. Da gibt es klarerweise dann den Abstand zum Deutschen, das habe ich versucht mal ganz kurz anzureißen in dieser Übersetzung, wo dann eben auch nicht von Luscinia und nicht Philomena die Rede ist und nicht von den Schafen und den Böcken, sondern von den Löwen und den Tigern, was alles Gelehrtheitsdemonstrationen sind, die mit dem Medium des Lateinischen Hand in Hand gehen. Wie das mit dem Italienischen und dem Latein zu dieser Zeit aussieht, das wage ich also nicht zu beurteilen. Das müssen wirklich die italienischen Kollegen dazu kommentieren. Dass die italienische Sprache eben seit Dante in das Volk in einer Weise eingedrungen ist, dass heute ja noch, das ist ähnliche, aber doch wieder andererweise auch mit dem Französischen seit der Gründung der Académie Française der Fall, aber bei Dante ist es eben so, dass heute der gebildete Italiener, auch wenn er nur mangelhaft gebildet ist, der Volksschüler ist, Dante lesen kann. Er wird einige Wörter finden, die Erklärungen verlangen, was bei uns mit Mittelhochdeutsch einfach unmöglich ist. Wenn Sie nach Florenz gehen, da findet jede Woche eine Lectura Dantis statt, wo Leute, die also so wie bei uns in Volkshochschulen, dann eben einen Gesang vorgetragen und interpretiert hören und mitlesen, alte Damen in der Dunkelheit, nicht mal mit einer Taschenlampe, so wie in der Oper man eine Partitur mitliest, das aufnimmt. Sie können bei uns bestimmt weder in Norddeutschland noch im süddeutschen Raum ja Volkshochschulen finden, wo sie einzelne Gesänge des Nibelungenlieds oder Walter von der Vogelweide lesen. Das ist eben hier eine ganz andere Einstellung und ich glaube, das spielt eine ganz wesentliche Rolle. So ist das, was auch von Reiseberichten im 16. Jahrhundert lateinisch oder italienisch gedruckt wurde, doch einen viel größeren Kreis zugänglich gewesen, als das in Deutschland der Fall ist. Wenn ich dazu auch noch anfügen darf, dass hier teilweise von volkssprachlichen Texten und nicht von lateinischen Texten die Rede war, heißt nicht, dass die Publika aber so strikte geschieden gewesen wären, denn man muss sich ja auch bitte die Bücherpreise und die angesichts dieser Formate, die von mir vorgestellten Werke haben, vor Augen halten. Hönicker, Frank und andere, das sind Folianten mit mehreren hundert bis hin zu tausend und mehr Seiten. Das heißt, auch das sind selbstverständlich Werke, deren Rezeption in der Gelehrtenschicht sich abgespielt hat. Das heißt nicht, dass das grundlegend geschiedene Publika gewesen seien, die nun hier zu Ende des 16. Jahrhunderts lateinische oder deutsche Texte gelesen hätten. Im Commento della Parte Italiana? Ja, also ich will jetzt mal eine ganz provokante Frage stellen und das bezieht sich auch auf die Einführung von Herrn Reinhardt. Sie haben ja jetzt sehr überzeugend gezeigt, unter wie vielen differenzierten Textgattungsansprüchen diese Entdeckungsberichte zu lesen sind und wie schwer es eigentlich ist, dahinter sozusagen die faktische Dimension der Geschichte überhaupt noch wahrzunehmen. Also was ist eigentlich die Konsequenz, wenn wir das jetzt so auf uns wirken lassen? Muss man jetzt als Historiker oder Kunsthistoriker noch genaueres Quellenstudium machen mit sozusagen noch rhetorischen Rekonstruktionen, die dann Evidentia etc. heißen? Oder ist da wirklich so ein Moment auch von Neokonstruktivismus? Also finden sich hinter den Geschichten dann gar keine Fakten mehr, sondern nur noch weitere Geschichten? Und das würde dann ja letztlich irgendwie auch in der Frage enden vielleicht, ja, hat es überhaupt so eine authentische Wahrnehmung von Amerika unter den jetzt frühneuzeitlichen poetologischen Bedingungen, hat es die überhaupt geben können? Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die sich tatsächlich stellen lässt. Wir wissen ja nicht, was die Leute gesehen haben, wir wissen bloß, was sie darüber geschrieben haben. Wir haben uns ja mit Herrn König auch ziemlich gestritten, wie eigentlich die Texte zu lesen sind. Wir hatten uns ja, es gab ja eine Sitzung, da waren Sie leider nicht da, da hatten wir uns ja doch auch, gab es Differenzen eigentlich, wie kann man jetzt sozusagen, was kann man aus diesen Reiseberichten rausziehen? Also ist das dann immer dieser Eurozentrismus der Europäer? Sie hatten ja kurz Stellung zugenommen, aber die Schwierigkeit scheint mir doch jetzt zu sein, oder ich meine, ich bringe das jetzt in diese Polarität, was gibt es denn hinter den Geschichten? Also was rekonstruieren wir denn da? Also wenn Sie sagen, wir können uns ja nicht mehr in das Bewusstsein eines Menschen des 16. Jahrhunderts hineindenken. Ja, ist das dann so ein Neokonstruktivismus, von dem Herr Reinhardt so als Menetekel irgendwie so an die Wand projiziert hat zu Beginn? Ich fange mit dem Klebeetikett Neokonstruktivismus nichts an, wehre mich auch gegen solche Etiketten. Ich kann nur nochmal sagen, wir wissen nicht, was die Leute gesehen haben, wir wissen, was sie darüber geschrieben haben. Das können wir lesen und das können wir versuchen unter, wie ich hoffe, auch philologischer Arbeit und der Ausschaltung durch philologische Methoden auch der historischen Distanz zu ihrem Sprachmaterial zu verstehen. Ja, unter der Prämisse, dass es keine Fakten an sich gibt, sondern bloß Panoramen, die durch Kombinationen von Fakten entstehen. Das habe ich versucht zu zeigen. Mal ist die Nachtigall da, mal ist sie weg. Warum? Ob es sie gibt oder nicht, ist in dem Zusammenhang eigentlich nicht besonders wichtig, obwohl ich natürlich akzeptiere, wenn es so einen Nachtigallvogel gegeben hat, meine, die von mir konsultierten naturwissenschaftlichen Werke sagen, es gibt keine Nachtigall, also wenigstens keine europäische. Und wenn es sie gibt, dann singt zumindest die europäische Nachtigall, auf die Kolumbus anspielt, nicht im November. Dass er sie hört, heißt doch nichts, als dass er sie hören wollte, weil er eben ein Ensemble vervollständigt. Das ist alles, was ich darüber sagen will, ob es nun dort Palmen gegeben hat, 8 Sorten, wie es in dem einen Text heißt, oder 14, wie es im Deutschen heißt, oder ob das Kanu nun mit 32 Ruderbänken oder bloß mit 16 Ruderern besetzt war, interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Das kann vielleicht ein Ethnohistoriker beschäftigen, mich sicher nicht. Ja, aber vielleicht ist ja doch die... Ja. Aber Herr Müller, vielleicht ist es doch die grundsätzliche ein anderer Zugang. Es geht hier doch nicht darum zu fragen, genauso wenig wie mir gestern, wie hat sich die Entdeckung vollzogen? Das haben Sie aber eben gerade gefragt. Was ist denn hinter dem, was also hier in der Literatur beschrieben wird, nun wirklich als Tatbestand der Entdeckung oder der ersten Begegnung? Augenblick, lassen Sie mich doch gerade, wir sind doch gar nicht so weit auseinander. Ich würde doch, wenn ich mich über die Entdeckung informieren wollte, nicht mit Höniger oder mit Löw anfangen. Ich würde möglicherweise einen Brief von Kolumbus nehmen und würde den von Cortes nehmen. Und da würde ich doch sagen, da ich doch weiß, und das wissen wir als Historiker, dass diese eine Person aus auch ihrem Interesse geschrieben hat, dass ich daraus nicht über den Vorgang schließen kann, geht es doch jetzt darum, um den Tatbestand der Entdeckung und wie sich das vollzogen hat, wie denn nun wirklich auf den Inseln die Spanier mit den Indios zusammengestoßen sind, muss ich mich doch auf ein weiteres Quellenstudium begeben, auf die Suche nach anderen Aussagen darüber. Immer wissend, dass dieses wirklich nur ein Puzzlestück sein kann, dass die Abbildung, die Fotografie nicht erreichen kann. Und da sind wir doch, wir sind doch gar nicht so weit auseinander. Hier geht es doch eigentlich nur darum, wie dieser Vorgang weiter dargestellt wird und wie auch sich Interesse dahinter verbirgt. Und was hier jetzt ja Herr Neuber dargestellt hat, ist zu zeigen, genau dahin zu kommen, auch nämlich, dass Amerika für Europa jetzt ein ganz anderes, einen anderen Stellenwert gefunden hat, nämlich Hinweis Handel, das ist wichtiger geworden und nicht mehr die einzelnen Personen. Das war ja das, was Sie zum Schluss gesagt haben. Das sind unterschiedliche Intentionen, die Herr Neuber heute und ich gestern verfolgt habe, und nicht darzustellen, wie war nun die Entdeckung. Da müssen wir natürlich sagen, jetzt ist Archivstudium, jetzt müssen wir sehen die anderen Berichte. Sie können doch schon an einem Beispiel sehen, wie das selbst in der Zeit damals vorgenommen wurde. Es gibt über die Entdeckung Mexikos ja den Bericht von Cortés selbst. Dann gibt es die Darstellung, basierend auf Cortés, von López de Gomara. Dagegen hat sehr schnell ein Beteiligter, nämlich der Diaz, sofort seine Version geschrieben. Da sehen Sie doch schon auch, dass Geschichtsschreibung und Chroniken immer aus der eigenen Perspektive geschrieben wird und dass wir uns nicht mit dem Bericht von Cortés zufrieden geben können. Das ist eine Frage der Intention und was dargestellt werden soll und nicht, ich würde mich jetzt wiederholen, des eigentlichen Vorgangs. Und das war Ihre Frage. Wir sind alle da gar nicht auseinander. Ich denke, dass wir das, versuchen, das, historisch zu arbeiten, das ist ja doch Literaturwissenschaft. Denke ich auch nicht, wenn ich mich vorhin so radikal vom Zoologen, Botaniker oder Ethnohistoriker distanziert habe, dann will ich dem Historiker in Ihnen gerne einen Schritt entgegenkommen. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten, dem Vorgang der Entdeckungsgeschichte nahe zu kommen, indem man etwa einen guten alten Quellenvergleich heranzieht und nach historischen Wahrscheinlichkeiten fragt. Aber auch historische Wahrscheinlichkeiten, die ja wieder nur textlich vermittelt sind, bedürfen zunächst mal einer philologischen Interpretation, um polemische Tendenzen, intentionale Argumentationen zu erkennen und zu erkennen, cui bono so ein Text verfasst ist. Denn das ist ja doch, glaube ich, da können wir auch einen Konsens herstellen, immer. Er hat immer einen, der der Nutznießer ist. Manches Mal sind es auch zwei oder drei. Nicht nur der Schreiber, sondern auch der Adressat selbst. Ich denke also, dass man um so eine Analyse von Quellen nicht herumkommt. Sie können natürlich dann jetzt noch mit Bodenfunden und ähnlichen Dingen kommen, wissen wir alles, nicht? Ich gehe jetzt aber mal von den Texten als Quelle aus und möchte nur erzielen, dass man Texte auch als Historiker nicht anders liest, als wie es die Kunstgeschichtler uns mit den Bildern gezeigt haben. Auch eine Fotografie zeigt zunächst mal nicht das, was drauf ist, sondern zeigt den Blick, wie das, was drauf ist, wahrgenommen wurde durch die Linse. Man verstellt sich durch diese vorgebliche mediale Objektivität immer den Blick auf den Abbildungsmodus und auf den Wahrnehmungsmodus, der ja gleichzeitig auch mit abgebildet wird. Ich habe was gegen diesen Objektivismus und gerade als Literaturwissenschaftler kann ich mit relativ traditionellen Methoden, deswegen wehre ich mich auch gegen solche Etiketten, mich der Frage annehmen, wie weit historische Gegebenheiten, die mal ganz einfach mit Interesseleitung und mit Textkonstitution, Rhetorik, Poetik, Narratologie und ähnlichen Dingen zusammenhängen, hier ins Kalkül zu ziehen sind, wenn ich mir die Frage stelle, wie wird denn zunächst mal fremde Wirklichkeit abgebildet? Dann kann ich erst die Frage stellen, was für eine Wirklichkeit abgebildet wird. Und ob wir das mit unseren Wahrnehmungskategorien zur Deckung bringen wollen und können. Ich denke, dass das ein sehr erfreulicher und lehrreicher Schlagabtausch war. Ich weiß nicht, ob ich dem noch was hinzufügen kann, aber Sie haben gerade schon die Realien erwähnt. Ich meine, die Leute informierten sich ja eben nicht nur über gelehrte Bücher mit hunderten von Seiten schwer zu heben, sondern ließen sich auch Gegenstände aus der neuen Welt kommen und fuhren auch selber zum Teil dann eben rüber oder reisten zumindest mal durch Europa, um noch ein anderes Bild zu bekommen. Also man sollte da durchaus verschiedene Sorten von Quellen einander gegenüberstellen. Finde ich auch. Ich darf nur noch zu den Realien noch was sagen. Auch Realien sind immer Wahrnehmungsgegenstände. Wenn Sie einem Botaniker eine Passionsblume in die Hand drücken, wird er sagen, das ist eine Passionsblume, wird ihnen einen griechisch-lateinischen Terminus dazu nennen, wird es klassifizieren, wird sagen, die und die Familie, die und die Blütezeit, das und das vorkommen. Wenn Sie ein Katholik waren, dann haben Sie in der Passionsblume in der neuen Welt nicht diese Klassifizierungsmöglichkeiten erkannt, sondern einen Hinweis darauf, dass hier die Arma Christi präfiguriert sind, was einen Hinweis auf einen heilsgeschichtlichen Vorgang bedeutet, dessen Agent Sie nun darstellen. Das heißt, Sie sind über das Erkennen dieser Blume jetzt nicht in der Rolle des Botanikers, sondern in der Rolle eines heilsgeschichtlichen Sendboten. Gegenstände sind auch nie abgelöst von ihrer Wahrnehmung. Dankeschön. Ich meine, ich wollte vielleicht noch, wenn sich sowieso jetzt niemand meldet, noch eine kleine Randbemerkung machen. Wie ich schon eingangs anzudeuten versuchte, besteht natürlich trotz aller Interessenleitung und so weiter ein qualitativer Unterschied zwischen Quellen, nicht? Eine Fotografie, sicherlich hat jemand die Linse geführt, aber eine Fotografie enthält mehr reale Informationen als ein Bild, das, wie Sie selbst gesagt haben, rein auf typologischer Ebene von jemand anderem übernommen ist. Streite ich ab. Na, also das, da können wir uns ja privat noch ein bisschen drüber streiten. Aber im Übrigen möchte ich fragen, ob noch Wortmeldungen sind. Ja, sonst können wir ja jetzt Schluss machen, ein bisschen verfrüht. Ich hoffe, Herr Vivanti ist nicht gekränkt, dass wir zu sehr gedrängt haben. Es gibt bald was zu essen, es gibt um 2:30 Geld, es gibt um 3 am Eingang des Castel di Buon Consiglio eine Führung und um 5:30, nicht? Eine Führung durch den Dom, durch Monsignor Rocco. Ganz genau kann ich es auch nicht zitieren. Dank ich habe einen. Ich bin auch zufällig entdeckt.